Deine Eltern wieder weg? Übers Wochenende? Das ist mein Sohn, Anton. Jo, sind nicht da. Das ist eines dieser Flittchen, die er in beunruhigender Regelmäßigkeit aufgabelt. Die sind auf dem Boot wie jedes Wochenende. Die mögen sich, hm? Mein Vater mag sein Boot. Desillusionierte kleine Mädchen aus der Upper Class. Sein Beuteschema. Ich hab gedacht, ich mach vielleicht eine Party. Anton würde aus seiner Sicht wahrscheinlich davon sprechen. Kommst du? Dass er sie in beruhigender Regelmäßigkeit aufgabelt. Also keine richtige Party mehr, so... Ich kann nicht. Und die er sich zumindest so lange hält. Du hattest doch gerade gefragt wegen Wochenende. Bis sie anfangen, einen auf Beziehung zu machen. Ich muss los. Ich weiß. Okay. Also vielleicht denkst du ja nochmal drüber nach. Ich würde mich freuen. Ich weiß. Junge von Max von Malotki. Regie Benjamin Quabeck. Musik Libuda. Meine Güte, Anton. Bankhoff, jetzt mach hin. Morgen, Sasa. Schön, dass wir es mittlerweile zu einem Morgenritual gemacht haben, dass ich dich bei 12-Jährigen an der Haustür abholen habe. Oh, dir auch einen guten Morgen, Anton. Die Schwangerschaftshormone machen dich, glaube ich, ein bisschen dünnhäutig, Frau Trocke. Ich bin wenigstens schwanger. Was ist denn deine hormonelle Entschuldigung? Sie ist nicht 12, sie ist 18. Ach, doch schon so alt. Na, dann will ich nichts gesagt haben. Ach komm, Sasa. Sieh nur zu, dass der Dienst nichts davon mitkriegt. Als ob der sich dafür interessiert. Oder ihr Vater. Der dürfte ungefähr so in deinem Alter sein. Möglicherweise bestünde bei ihm das Bedürfnis, dir die Fresse zu polieren. Soll er mal probieren. Siehste? Und ab da würde sich der Dienst dann auch wieder dafür interessieren. Die kümmern sich sowieso nicht um das Mädel. Nur weil die erbärmlich sind, macht das dich nicht zum Samariter, Bankhoff. Hast du mal über dein Karma-Konto nachgedacht? Jo, jetzt betrachten wir mein Privatleben auch noch aus der Perspektive indischer Religion. Ja, hier geht's um nichts weniger als deine Wiedergeburt, mein Lieber. Sie steht immer noch an der Tür und winkt. Hat sie einen Namen? Justine. Echt? Nein, natürlich nicht. Erzähl mir doch mal lieber was von dem Typen, von dem du dich getrennt hast. Ich bin schwanger und darf mich nicht aufregen. Da wird direkt der Joker gezogen. Wir können ja alle zusammen mal was essen gehen, hä? Ja, genau. Sag mal, was ist eigentlich der Auftrag? Kann ich dir nicht sagen. Was ist los? Weißt du, wenn du der Analyst im Team bist und sie geben dir das hier mit, das ist so ungefähr das Äquivalent zum gestrickten Mittelfinger. Das soll die Akte sein. Das dünne Heftchen hier? Das ist nichts. Oh, bitte, das fängt ja schon scheiße an. Du kannst ja am Wochenende zur Belohnung auf die Party gehen. Ich hab niemanden, verstehst du? Das kannst du gar nicht gehört haben, Trockel. Warte mal, was ist das? Ist das ein Diktiergerät? Das ist das Highlight. Der Chef war auf einem Motivationslehrgang. Trockel, Wankhoff, morgen. Ich fass es nicht. Diese Wärme. Bist du sicher, dass er auf einem Lehrgang war? Ich meine, er hat nicht mal guten Morgen gesagt. Kennst doch Van Volk. Diktiergerät ist für den schon was Persönliches. Stimme, Liebe. Ah. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass die Sache, die Sie untersuchen werden, extrem delikat ist. Sie ist vor allem schlecht dokumentiert. Ich meine, das ist hier doch nur die Adresse. Tausche Liebe meines Chefs gegen Fakten, ja. Aber jetzt hör doch erstmal zu Ende, wird noch besser. Darum bitte ich Sie, mit viel Takt und Finesse vorzugehen. Wankhoff und Trockel hatten ja schon viele Spitznamen, aber ich glaube, Takt und Finesse hatten wir noch nie. Stimmt. Du warst schon der Brecher, der Russe, Wankhoff die Waffe, der angespannte Arm des Gesetzes und Jack Wankhoff. Aber können wir jetzt bitte weiter... Jack Wankhoff? Den kenne ich gar nicht. Wegen Jack Bauer aus 24. Der unsubtile Typ. Was kann ich denn dafür, dass wir immer solche Fälle kriegen? Ich bin voll der subtile Typ. Voll. Mega subtil. Wichser. Na, diesmal hast du ja eine Chance, dein gesamtes Potenzial im Bereich von Takt und Finesse zu zeigen. Mach an, das Ding, jetzt ist eklig Schluss. Alle weiteren Informationen erhalten Sie vor Ort. Clemens van Beuk, Ende. Der Chef war nicht auf einem Motivationslehrgang. Der hat zu viel Mission Impossible geguckt am Wochenende. Bei seiner Generation würde ich von Cobra übernehmen, Sie sprechen wollen. Meinst du, das Gerät zerstört sich noch von selbst, wie in der Serie? Ich glaube, es hätte jetzt schon passieren müssen. Es hat immer so dämlich geraucht. Mein Sohn Anton Wankhoff arbeitet für den Dienst. Der Dienst hält seine Tätigkeitsbezeichnung gerne etwas schwammig. Je weniger greifbar, desto besser. So undurchsichtig der Job ist, so wichtig ist er aber auch. Weswegen mein Sohn heute Morgen ein wenig irritiert ist. Auch wenn sich, wie er sagen würde, die Scheiße bereits angekündigt hat. Im Labor 7 drüben. In der Kühlung. Macht gerade noch hier die Bakterien. Kannst du mir gleich nochmal die Proben bringen? Der ist noch im Labor. Was ist mit HL56? Wichtig ist, dass wir eine Leute eine Auswertung haben. Die Alpha-Schwerer sind so viele. Welche Proben sind das denn? Mama, soll das heißen, wir können da nicht durch, Soldat? Soll ich Ihnen meine Dienstmarke nochmal zeigen? Fürs schlauere Auge? Ich habe Ihre Dienstmarke zur Kenntnis genommen und kann meine Anweisung nur wiederholen. Ihre Anwesenheit wird im hinteren Labor erwartet. Ihre Anwesenheit wird nirgendwo anders erwartet. Sollten sich Personen in einem Bereich aufhalten, in dem Ihre Anwesenheit nicht erwartet wird, ist der Gebrauch der Dienstwaffe empfohlen. Sag mal, hat er das abgelesen? Wo ist das hintere Labor, Soldat? Am Ende des Ganges, nicht zu verfehlen. Danke. Gott, die neue Generation. Siehste, jetzt fängst du selbst mit Religion an. Der Gebrauch der Dienstwaffe wird empfohlen. Du bist doch nur wütend, dass du nicht der wichtigste Mann im Raum bist, Vankov. Ich bin der wichtigste Mann im Raum. Ich bin nur wütend, dass das offensichtlich nicht in seinem Briefing stand. In Anwesenheit von Anton Vankov wird das Empfinden von Demut nahegelegt? Ganz genau. Aber mal unabhängig von meiner Coolness, die Nummer hier gefällt mir gar nicht. Netzhautscanner, hast du gesehen da vorne? Vielleicht sind alle an Bindehautentzündung gestorben. So paranoid können auch nur Militärprojekte sein. Fing scheiße an, geht scheiße weiter. Ich hätte den Typen vorhin übrigens easy entwaffnen können. Natürlich hättest du das. Aber dann hätten die anderen drei uns erschossen. Manchmal muss man für Statements auch mal was riskieren. So, vor der Tür steht schon wieder einer. Zeig du mal deine Marke. Kein Bock auf Dialog. Trocke und Vankov vom Dienst. Wir wurden gebeten, hier zu ermitteln. Bitte nichts anfassen. Das ist in der Regel das Erste, was wir als professionelle Ermittler machen. Tatorte kontaminieren. Ich bin spezialisiert darauf, aus Versehen Fingerabdrücke wegzupissen. Ja, hab nur meine Anweisungen. Wenigstens verstehen Sie Ironie. Ihr Kollege da vorne hätte uns fast erschlagen mit seinem Stock im Arsch. Ich sollte dir doch Bescheid sagen, wenn die Fäkalausdrücke überhand nehmen. Es ist wieder soweit. Ja, fuck, tut mir leid. Nun, wir würden den Tatort gerne begutachten. Vorausgesetzt, es ist einer. Korrekt. Vorausgesetzt, es handelt sich um einen ebensolchen. Gehen Sie rein. Der diensthabende Major wird Sie informieren. Er hat Sie beim Dienst angefordert. Vankov, man braucht uns. Endlich, Trunkel. Ich liebe das Gefühl. Manchmal drückst du dich auch ein bisschen vor drohender Verantwortung. Fang nicht schon wieder mit meinem Karma-Konto an. Wir sind zwar im Labor am Ende des Ganges, aber noch lange nicht in Indien. Brüller, Vankov, Brüller. Vankov und Trockel, endlich, das hat gedauert. Wir wurden aufgehalten, Major. Major Ernst Gruber, Sanitätsakademie der Bundeswehr. Major, Ihre Praktikanten haben uns Regelbücher vorgelesen. Die sind nur nervös. Warum? Weil ich sie degradiere, wenn sie bei der Sache hier auch nur einen Fehler machen. Sanitätsakademie der Bundeswehr, ja? Worum geht's hier? Biowaffen? Nein. Verzeihen Sie, Major, ich habe keine Lust auf Milzbrandüberraschungen. Hier geht es nicht um Anthrax. Das hier war ein Grundlagenforschungsprojekt für die Gesundheit unserer Truppe. Wir suchen einen Mörder, das ist alles. Wo ist die Leiche? In dem Bottich neben Ihnen. Wir haben keinen Täter. Und, ich würde sagen, Ihnen fehlt auch die Leiche. In dem Bottich neben Ihnen befindet sich eine hochpotente Säure, die den Körper des Opfers, Dr. Rosemarie Ustad, nahezu vollständig aufgelöst hat. Der Mörder ist auf der Flucht, Dr. Adalbert Ustad, 58 Jahre alt, 1,87 Meter groß, graue Haare, Brille. Ihr Ehemann. Und Forschungspartner. Sie war Chemikerin, er ist Biologe. Gibt es wenigstens Zeugen? Die Laborassistentin dahinter der Scheibe, Frau Lackschmidt. Sie hat ausgesagt, Ustad und seine Frau hätten sich gestritten und er habe sie in den Bottich gedrückt. Oh. Natürlich schaut mein Sohn hin. Die Blondine ist das erste Interessante an dem Fall. Jeder Mann hätte hier hingeschaut. Viel zu alt für dich. Mindestens 20. Die blauen Augen, der weiße Kittel. Wenn eine junge Frau derartig verheult noch attraktiv erscheint, ich kann es ihm nicht übel nehmen. Weißt du, wie die für mich aussieht? Geil. Die sieht aus wie das Motiv für einen Mord. Major, wie sicher sind wir, dass Ustad der Mörder ist? Abgesehen von Ihrer Aussage haben wir Ustad auf Video. Hier. Die Sicherheitskameras haben ihn aufgenommen, wie er das Gebäude verlässt. Er hatte es ziemlich eilig, hatte nicht mal die Laborhandschuhe ausgezogen. Diese langen, die bis über die Oberarme gehen. Ja, Sie meinen diese Handschuhe, mit denen man jemanden in einem Säurebottich versenken könnte? Noch ein, zwei Fragen an die Zeugin bitte, bevor wir aufbrechen. Vankov, Militärpolizei. Das ist meine Kollegin Sasa Trockel. Stehen Sie nicht auf. Ja, ein bisschen abwesend, unter Schock. Die Sanitäter haben mir ein Beruhigungsmittel gegeben. Frau Lackschmidt, verstehen Sie mich? Ja, ich kann Sie verstehen. Ich verstehe nur nicht, was das hier alles... Hatten Sie eine Affäre mit Adalbert Ustad? Was? Nein! Oh Gott, nein! Ich hatte doch gesagt, die beiden haben sich gestritten. Wegen Ihnen? Nein, ich bin doch erst seit ein paar Wochen hier. Mann, warum passiert mir das alles? Ja, eigentlich ist Ihnen vergleichsweise wenig passiert. Frau Ustad ist definitiv schlechter dran. Ich habe mich gerade von meinem Freund getrennt und bin extra nach NRW gezogen. Ich wollte Abstand, ich wollte Ruhe. Von vorne anfangen. Warum passiert mir sowas? Ist an Ihrem letzten Wohnort auch jemand in einen Säurebottich gefallen? Warum fragen Sie dauernd sowas? Warum fragt er das? Wie hat Ustad seine Frau in den Bottich gestoßen? Er hatte diese großen Handschuhe an und es sah aus, als würde er etwas reparieren. Darum war alles offen. Normalerweise ist das nicht offen. Und dann hat er sie gerufen und... Der Dienst wird Sie abholen und in der Zentrale Ihre Zeugenaussage zu Protokoll nehmen. Ja? Wo werden Sie mit der Suche nach Ustad anfangen? Bei ihm zu Hause. Profis fliehen immer direkt über die Grenze. Wissenschaftler im angehenden Pensionsalter, die brauchen in der Regel erstmal den vertrauten Raum. Er wird eine Scheißangst haben. Lass uns fahren. Du warst überdurchschnittlich hart zu der Kleinen. Wollte sicher gehen. Und? Was ist dir aufgefallen? Sie ist Single. Also doch, bitte, Wankow. Lass dich jetzt nicht ablenken, okay? Ja, ja. Was ist los? Ablenken? Wovon? Ich meine, ich werde normalerweise eingesetzt, um Feldjäger zu jagen. Die harten Jungs, verstehst du? Taktfinesse und ein Forschungsopa. Wir kommen, wenn jemand verkackt hat. Und dann räumen wir auf. Ich werde doch nicht fürs Streicheln bezahlt. Kannst ja später beim Dienst ein Personalgespräch beantragen. Dass du dich unterfordert fühlst. Dann sitzt da wieder eine Psychologin dabei und fragt mich mit runtergeschobener Lesebrille, ob ich denn selbst schon mal den Gedanken gehabt hätte, jemanden in einen Bottich zu drücken. Und, Agent Wankow, hatten Sie selbst schon mal den Gedanken, jemanden in einen Bottich voller tödlicher Säure zu drücken? Wieso den Gedanken? Stimmt, der Montana-Fall. Den Typen hast du... Aber das... Nee, das war eine Lauge. Siehste, dann ist alles in Ordnung mit Ihnen, Agent Wankow. Zwinker, zwinker, Beine übereinanderschlag, Haare auf, wilder Sex mit Psychologin. Ich glaube, deine Eindimensionalität macht dich zum verlässlichsten Mitarbeiter, den der Dienst hat. Dafür hatte Major Gruber einige Dimensionen zu bieten. Auf der einen Seite erzählt er was von nicht der Rede wert und im gleichen Atemzug, jeder wird degradiert, der bei der Sache einen Fehler macht. Er war nervös. Hat ziemlich geschwitzt. Und hier, Dingens, schön die ganze Zeit seine Uniform gerade gezogen. Wir sollten uns einfach nicht darauf verlassen, dass wir es nur mit einem 58-jährigen Wissenschaftler zu tun haben. Vor allem brauchen wir ein Foto von ihm. Auf dem Material der Videokamera war er kaum zu erkennen. Die Ustads wohnen in einem schönen Anwesen. Düsseldorfer Speckgürtel. Ich kann mir vorstellen, hier zu leben. Mit all den Geranien. Wahrscheinlich wird das Haus bald zum Verkauf stehen. Entschuldigen Sie meine Kaltherzigkeit, aber vielleicht bin ich da bereits ein bisschen abgestumpft. Ja, mein Sohn. Mein Sohn hat eh keine Augen für das Haus, den Garten oder die Lage. Er ist auf der Jagd und er sieht sofort den Mann auf der anderen Seite der Hecke. Mitte 30, dunkelbraunes Haar. Das wäre mal mein Geschmack. Hey, warten Sie. Ja, bitte. Wohnen Sie hier? Wer sind Sie? Wir suchen Adalbert Ustad. Haben Sie ihn heute hier gesehen? Sind Sie von der Polizei? Militärpolizei. Wir ermitteln in einem Mordfall. Mordfall? Und Sie sind? Der Nachbar. Ich wohne hier gleich. Haben Sie Dr. Ustad heute gesehen? Ja, vor einer halben Stunde erst. Er kam aus dem Haus. Ja. Er ist in ein Taxi gestiegen. Er war gestresst, hat nicht mal gegrüßt. Ich rufe den Dienst an. Sie sollen die Taxiunternehmen checken. Sie haben uns sehr geholfen. Selbstverständlich. Haben Sie Mordfall gesagt? Was? Laufende Untersuchungen, sorry. Wankow, ich gehe ins Haus. Ich komme gleich nach. Hallo, Zentrale? Ja, ich brauche einen Fahrgastcheck für die Ustad-Privatadresse, die ihr uns gegeben habt. Ja, genau. Und wo bleibt das Foto, verdammt? Rockel! Ich bin hier hinten, im Arbeitszimmer. Ah, hier. Die hintere Terrassentür war übrigens offen. Hab mich schon gewundert, warum die Tür nicht aufgebrochen war. Aber nur kurz. Und dann hast du sie vorsichtshalber doch noch eingetreten. Weil ich's kann. Viel liegt hier nicht rum. Schubladen schon gemacht? Noch nicht. Ich kümmere mich gerade noch um den Rechner. Ich sag unseren Jungs, die sollen den vom Büro aus durchsuchen. Schalte nur kurz die Fernwartung frei. Alte Zeitungsartikel. Na toll. So, fertig. Dr. Gilb. Die konnten auch nichts wegwerfen. Gib mal die Hälfte. Kongresse hier, Kongress da, Kongress, Forschungsbericht. Hier. Wow, mal ein Kongress. Spannend. Fuck. Was denn, der ist von 93? Nicht der Text, das Foto. Hier, der Typ. Zweite Reihe, dritter von rechts. Das ist... Wie alt ist das Foto? 20 Jahre. Da muss er Mitte 30 gewesen sein. Na, wie sieht der aus? Leck mich, das ist der Typ. Der Typ von draußen gerade. Hier, Adalbert Ustad und Frau. Der Nachbar, von wegen. Das muss sein Sohn gewesen sein. Hallo Zentrale, hier ist Trockel. Er ist weg! Ja, es geht um... Nein. Ja, nein. Ach, gib mal her. Ja, hier ist Wankow. Nee, jetzt rede ich. Ich formuliere es mal mit Finesse. Müssen wir euch eigentlich alles aus der Scheißnase ziehen? Er hat einen Sohn. Surprise. Und er hat uns gerade mitten ins Gesicht gelogen, das Schwein. Vielleicht kanalisiert mein Sohn einen Teil seiner Wut, als er an diesem Tag bereits die zweite Tür eintritt. Ulrich Ustad wohnt nicht mehr als 2 Kilometer entfernt, in einer Doppelhaushälfte aus stabilen roten Klinkersteinen. Die Klinkersteine mögen stabil sein, die Tür ist es, wie bereits angedeutet, nicht. Militärpolizei, auf den Boden! Ja? Auf den Boden hinlegen! Was machen Sie mal da? Und links hinlegen! Ja, wenn ich sie dahin mache, tut's weh. Warum haben Sie uns angelogen? Au, was? Mit Täterschaft, Buddy. Wir schieben deinen Arsch ins Gefängnis, wenn du nicht ganz schnell anfängst zu reden. Wo ist er? Wer? Au, Hilfe, Polizei! Drehen um, zeig mir mal sein Gesicht. Ulrich Ustad, Sie sind verhaftet wegen Beihilfe. Warte mal, Wankow. Doch nochmal wehtun? Das ist nicht der Typ aus dem Garten. Sind Sie Ulrich Ustad? Ja, was, Lappe? Er ist es. Das ist der Sohn. Welcher Garten? Der Typ im Garten war glatt rasiert. Und? Und entweder er hat innerhalb von 20 Minuten einen 3-Tage-Bart bekommen oder das hier ist nicht unser Mann. Du hast recht. Okay, Ustad, wo ist Ihr Bruder? Ich habe keinen Bruder. Was hat das mit meinen Eltern zu tun? Au! Können Sie bitte mal vor mir runtersteigen? Was läuft hier eigentlich? Das möchte ich Sie gerne fragen. Haben Sie in den letzten Stunden Kontakt zu Ihrem Vater gehabt? Nein. Geht's um meinen Vater? Ist ihm was passiert? Ihr Vater ist der Hauptverdächtige in einem Mordfall. Wir glauben, er hat Ihre Mutter umgebracht. Ach. Wir vermuten... Es war nur eine Frage der Zeit, bis Sie sich gegenseitig lynchen. Sie wirken nicht besonders überrascht? Oder traurig oder sowas. Manche wirken traurig, wenn Elternteile zu Tode kommen. Wir hatten kein besonders gutes Verhältnis. Scheint so. Wann hatten Sie das letzte Mal Kontakt zu Ihren Eltern? Vor 15 Jahren. Ich bin mit 18 abgehauen. Also waren Sie das nicht da im Garten? Vor 20 Minuten? Im Garten des Nachbarhauses Ihrer Eltern? Nein. Aber wer war es dann? Er sah Ihnen sehr ähnlich. Gott. Der wird's nicht gewesen sein. Sie haben es. Sie haben was? Wissen Sie, woran meine Eltern geforscht haben? Biotechnologie. Fürs Militär. Das Büro. Sie haben die Infos. In der Stunde, bevor wir beim Haus angekommen sind, ist kein Taxi aus der Straße losgefahren. Aber 5 Minuten, nachdem wir die Anfrage gestellt haben, ist eins zum Bahnhof gegangen. Mein Vater hatte immer schon Angst vorm Fliegen. Der Typ im Garten soll Ihr Vater gewesen sein. Da würde ich Ihnen schon eher glauben, dass es Gott war. Ihr Vater ist 58 Jahre alt, Ustad. Das Militär hatte mal ein ganz besonderes Bild vom perfekten Soldaten. Mein Vater hat mir das erzählt, als ich ein Kind war. Die Erfahrung eines Generals im Körper eines frischen, jungen Mannes. Weisheit des Alters und Stärke der Jugend. Ihre Eltern haben an einem Verjüngungsserum geforscht? Seit mittlerweile 3 Jahrzehnten. Na, das ist ja mal eine Spitzenerklärung. Die beiden haben also dieses Verjüngungsmittel gefunden und sich dann ein bisschen gestritten. Nochmal für die hinteren Reihen des begeistert klatschenden Publikums. Er hat sich das Zeug reingeknallt und ihre Mutter umgebracht. Mein Vater war schon immer ein egoistisches Arschloch. Und Skrupel hatten die beide noch nie. Wie meinen Sie das? Hallo? Das sind Wissenschaftler. Wissenschaft kommt vor Familie. Als ich 15 war, haben sie ein Prototypmittel an mir ausprobiert. Wegen der günstigen Hormonlage. Eigentlich ein Zelltest. Aber leider hat es zu gut funktioniert und ich wurde dabei fast 2 Jahre jünger. Ist das nicht ein Vorteil? Ist doch wie Klasse überspringen. 2 Jahre geschickt. Nicht, wenn Sie gerade Ihre erste Freundin haben. 10 Zentimeter kleiner, kein Bartwuchs mehr und das Mädel war weg. Haben Sie darum mit Ihren Eltern gebrochen? Meine Eltern haben mit mir gebrochen. Die haben sich nie wirklich für mich interessiert. Wow, Was für eine tolle Märchengeschichte. Meine Eltern haben mich misshandelt, indem sie mich dauernd jünger gemacht haben. Buhuhu, mein Penis ist kleiner geworden. Damit können sie in Talkshows auftreten. Bankoff, vielleicht ist der Typ nur durchgeknallt. Aber vielleicht erklärt das auch den ganzen geheimen Geheimzirkus. Wir müssen in Erwägung ziehen, dass er die Wahrheit sagt. Ich weiß, wie das klingt, aber warten Sie mal eine Sekunde. Das hier bin ich Weihnachten 1995 und hier 1996. Sehen Sie? Wirklich rührend, ja, sehr schön. Falsch rum eingeklebt. Unter Beweis verstehe ich ehrlich gesagt was anderes. Zentrale, hier ist Tockel. Wir sind auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Ustad hat möglicherweise sein Aussehen geändert. Wir suchen jetzt auch nach einem Mann Mitte 30. Wir schicken ein Foto. Entschuldigen Sie, Ustad. Schauen Sie bitte mal kurz hierher. Danke. Sie halten sich auf jeden Fall zu unserer Verfügung und verlassen heute bitte nicht mehr das Haus. Sie müssen mir glauben. Hey, Ustad, ich bete, dass es dieses Zeug wirklich gibt. Aber bevor wir keine Beweise haben, glaube ich gar nichts. Also schön hierbleiben. Und falls Papi vorbeikommt, lassen Sie ihn lieber nicht rein. Wer weiß, was für Nebenwirkungen so ein Zeug hat. Vielleicht ist dieser Mann gefährlicher, als Sie Ihren Vater in Erinnerung haben. Aber wissen Sie was? Vielleicht haben Sie Ihre Mutter auch umgebracht. Und die kleine Labortussi ist Ihre Freundin. Ja, da wird der Penis gleich wieder ein bisschen kleiner vor Angst. Bankoff. Wir bezahlen Ihnen die Tür. Hier, das wollte ich dir vor ihm nicht zeigen. Das hat uns die Zentrale geschickt. Meinen die nicht ernst, oder? Doch, sie haben uns das einzige Foto von Ostert geschickt, das sie hatten. Aus einem Führerschein. Wollen die mich verarschen? Ja, da kannst du die Täterrecherche echt genauso gut mit Google machen. Die Zentrale hilft uns null. Also das Dossier war ja schon ein Witz, aber das hier. Wir kommen doch wegen denen von einer Scheiße in die nächste. Ich meine, die müssen uns jetzt endlich sagen, woran die geforscht haben. Wenn das stimmt mit dem Verjüngungsserum, dann haben sie ihn schon? Nein. Wir sollen uns bei der Einsatzleitung im Bahnhof melden. Ach, jetzt steigt die Zentrale mit ein. Guck mal, jetzt ist es auf einmal spannend. Führerscheinbild. Warum nicht gleich ein Babyfoto? Vollidioten! Hey, ich bin der mit den Schimpfworten. Aber wir haben wirklich die ganze Arbeit gemacht. Yep. Ich hab Hunger. Oh, das erklärt die Stimmungsschwankung. Schwangere vergisst eine Mahlzeit und wird zum Tier. Bankoff, übertreib's nicht. Bitte drück mich nicht in einen Säurebottich. Wir holen dir gleich was. Aber erst noch eben zum Chief. Der darf uns erstmal schön auf die Schulter klopfen und dann mit der Wahrheit rausrücken. Wie glücklich kann sich dieser Verein schätzen, meinen Jungen als Mitarbeiter zu haben. Tockel, Bankoff, setzen Sie sich. Die andere Mitte kurz raus. Ja, klar. Ich bin ja breit gebaut, aber so viel Platz brauche ich nun auch nicht. Was hatte ich Ihnen gesagt? Bitte, Chef? Ich kann die Frage gern nochmal wiederholen. Heute scheint hier einiges missverständlich zu sein. Was hatte ich Ihnen gesagt? Auf dem Tape? Richtig, auf dem Tape. Takt und Finesse. Ganz genau, Takt und Finesse. Delikater Fall. Fingerspitzengefühl erforderlich vielleicht sogar, ne? Sind wir uns einig, oder? Aber Chef, ich meine, wir haben doch alles gegeben. Was war Ihr Auftrag? Was? Ich muss die Frage jetzt nicht nochmal wiederholen, oder? Wir sollten... Einen alten Wissenschaftler finden. Hintergrund geheim. Geheim, bingo. Danke, Trockel. Einen alten Wissenschaftler finden. Hintergrund geheim. Takt, Finesse. Was war daran nicht klar? Chef. Ich meine, wie kann ein Team einen so klaren Auftrag bekommen? So glasklar. Und nach einem halben Tag hat schon ein aufgeregter Major bei mir angerufen. Zwei Türen sind eingetreten und ein Mann, der gerade seine Mutter verloren hat, darf sich anhören, wie kurz sein Geschlechtsteil ist. Und... jetzt kommt das Beste. Wir haben die Nachricht bekommen über E-Mail, dass unser Verdächtiger laut Aussage des Sohnes ein selbst erfundenes Verjüngungsserum genommen hat. Mit Foto! Ah, Chef, das war doch offensichtlich die absurde Aussage eines gestörten... Sie wollen mir jetzt aber nicht sagen? Doch! Verdammt! Heilige Scheiße. Und haben wir Ustad etwa noch nicht? Nein! Wahrscheinlich hat ihn jetzt die NSA oder die CIA oder welcher Geheimdienst auch sonst unseren Datenverkehr standardmäßig abhört. Der Typ ist weg. Baff! Und die Forschung mit ihm. Verstehen Sie das? Verstehen Sie, welchen Schaden Sie beide angerichtet haben? Ja, Chef. Ja, Chef. Ja! Der Fall ist Ihnen entzogen. Raus aus meiner Einsatzzentrale! Aber... Raus! Boah. Sind dir sicher mit dem Motivationsseminar, Trockel? Das hätte ich auch lieber auf Tape gehört, muss ich sagen. Tja, also, ich muss Sie bitten, die Sicherheitszone zu verlassen, Anweisung... Halt die Fresse, Kaminski! Und wenn du mich nochmal siehst, hau ich dir eine rein. Bankoff, ich hab Hunger. Sie hat Hunger, Kaminski. Das heißt, sie wird dich gleich vor lauter Wut erschießen. Sie ist nämlich schwanger, verstehst du? Jesus, was kann ich denn jetzt dafür, dass ihr... Ja, lass gut sein. Steh mal schön wache. Komm, Warnkopf, im Bahnhof gibt's McDonald's. Willst du nicht lieber was Ordentliches? Ich brauche jetzt Burger und Eiscreme. Burger, Plural. Es ist das erste Mal in seinem Leben, dass mein Sohn in einem Fastfood-Restaurant nicht die größere Portion bestellt als die Frau, mit der er dort ist. Er kann nicht fassen, dass ihnen der Fall entzogen worden ist. Sasa beruhigt sich langsam. Und es dauert bis zur Eiscreme, dass sie den Jungen zwei Tische weiter entdecken. Hey. Du kriegst nichts ab. Das ist Vanille. Ich liebe Vanille. Zeig mir nochmal das Foto. Hm? Das Foto von dem Führerschein. Wieso? Keiner hat dran gedacht, dass die Wirkung von dem Zeug vielleicht noch länger anhält. Guck mal unauffällig nach rechts. Kleine da. Baseballjacke. Vielleicht 17 Jahre alt. Ich sitze in einem Fastfood-Restaurant. Das ist er. Das ist Ostert. Ich bin an einem Bahnhof. Das ist der Junge vom Führerschein. Aber warum bin ich hier hingefahren? Es fällt mir so schwer, mich zu konzentrieren. Adalbert Ostert? Ja, das bin ich. Ja, das bin ich. Aber wer sind diese Menschen? Wer sind sie? Sie wissen, dass sie gar nicht erst versuchen müssen, wegzulaufen. Mein Körper ist so jung. Der Bahnhof ist komplett abgeriegelt. Wieso? Was will ich hier? Wie konnte das passieren? Wie konnte ich einen solchen Fehler machen? Sie werden jetzt mit uns kommen. Ich muss es aufhalten. Ich muss zu einem Kollegen, der mir helfen kann. Ich wollte zu Alexandrowitsch. Ich muss zu Alexandrowitsch. Ich muss in den Zug nach Moskau. Sie bewegen sich keinen Zentimeter, Ustad, ist das klar? Er ist wie im Delirium. Aber warum Moskau? Darf ich ihn nicht an. Warum frage ich nicht meine Frau? Oder bringen Sie mich zu meiner Frau. Sie hat recht. Sie kann mir auch helfen. Das ist mir immer viel zu schwer. Ihre Frau kann Ihnen nicht mehr helfen. Ihre Frau ist tot. Verdammt, mein Kopf. Ich bin verheiratet? Ich bin 58. Hallo, ich bin doch erst 17. Ich müsste längst in der Schule sein. Auf den Boden! Alle Personen, die sich hier im Raum befinden. Ein Sonderkommando wird das Gebäude jetzt sichern. Auf den Boden! Adalbert Ustad, Sie sind verhaftet. Unscharf. So unscharf. So, mitkommen. Was habe ich getan? Sagen Sie es mir, was habe ich getan? Doch. Ich kann mich nicht erinnern. Ich stand am Säurebehälter. Mit der Ausrede wirst du auch nicht weit kommen, alter Mann. Zusammen mit unserem Assistenten. Genau. Oder war ich alleine? Bis heute Abend abgeschlossen hat. Vielleicht stattet er dann seiner Mutter einen Besuch ab. Hatte ich eigentlich noch Weißwein kaltgestellt? Ach. Aber so wie es aussieht, ist seine Kollegin noch nicht ganz zufrieden mit der Sache. Warum sind wir noch mal in die Zentrale gefahren? Wir haben wieder Akteneinsicht. Die wir aber nicht nutzen wollen. Hey, Erde an, Sasa. Der Fall ist abgeschlossen. Wir haben den Typen erwischt. Wahrscheinlich stecken wir am Ende einen 10-Jährigen ins Gefängnis, wenn das Serum dann endlich aufhört zu wirken. Nein. Ach so. Meinst du Jugendknast? Nein. Geschlossene? Könnte sein, weil er total irre ist. Wahrscheinlich hast du recht. Geschlossene. Warum wollte er nach Moskau? Warum wollte er weg? Weil er seine Frau umgebracht hat. Wollte er wirklich einfach nur weg? Also bei all den Typen, die wir zusammen gejagt haben, war es bis jetzt immer so, dass sie, ich nenne es mal ganz runtergebrochen, fliehen wollten. Sehr witzig. Okay, also gut. Also, was stört dich? Er wirkt nicht wie ein Killer. Ja, weil sein Gehirn Brei ist. Ich meine, der kann doch froh sein, wenn er morgen früh noch weiß, wer er heute war, verstehst du? Piu, piu, piu. Seine Rübe springt die ganze Zeit hin und her. In einem Moment ist er 10, im anderen 58. Aber er hat sich nicht an den Mord erinnert. Ja, würde ich mich an seiner Stelle auch nicht dran erinnern. Vielleicht ist er noch so clever. Stecken Sie ihn nicht in den Knast, sondern nur in die Klapse. In 10 Jahren wird er entlassen, 20 Jahre alt, mit Top-Qualifikationen. Direkt einen Job. Ein Karriereschritt, klar, Warnkopf. Ja, hier geht's nur um die Vita. Ja, ich würde mir das trotzdem nochmal durchlesen. Vielleicht haben wir was übersehen. Okay, kannst du gern machen. Ich habe heute Abend frei. Fährst du zu deiner Mutter? Willst du mich verarschen? Wenn du dir ein Packen Akten aus dem Archiv reinziehst, dann werde ich bei der Gelegenheit doch nochmal die junge Dame da vorne im Wartezimmer ansprechen. Es ist immer noch derselbe weiße Kittel. In solchen Momenten nimmt man das Selbstbewusstsein meines Sohnes besonders deutlich wahr. Er kann eine Zeugin ein paar Stunden früher noch einer Verschwörung und der Beihilfe zum Mord bezichtigt haben und sie jetzt dennoch um eine Verabredung bitten. Optimismus nennt er das. Wie oft hat Trocke schon gewettet, dass er mit der flachen Hand einen Schlag ins Gesicht bekommen würde. Heute ist es endlich soweit. Sie Schwein! Nur zu. Ich mag starke Frauen. Nicht schlecht. Also, ich muss mich für meine Fehleinschätzung entschuldigen, Frau Lackschmidt. Sie sahen einfach zu attraktiv aus, um an einem Ort wie dem Labor nicht für Aufregung zu sorgen. Mein Ex-Freund war genauso ein Schleimscheißer wie Sie. Der hat immer alles umgedreht mit seiner ach so charmanten Art. Wissen Sie, was das für mich heißt? Was? Ein Ex-Freund wird Sie bestimmt nicht nach Hause fahren. Vielleicht kann ich es ein bisschen wieder gut machen, indem ich Sie heimbringe. Also Sie haben mir vorgeworfen, am Tod von Frau Ustad schuld zu sein. Ja, das war nicht persönlich gemeint. Ich bin froh, dass Sie nicht auch mit draufgegangen sind. Sie haben Glück gehabt, dass der Doktor weggelaufen ist. Dr. Ustad, was ist eigentlich mit ihm? Ich darf Ihnen zu der laufenden Ermittlung nicht viel sagen, aber er kann sich an kaum etwas erinnern. Waren die Nebenwirkungen des Serums bekannt? Natürlich. Wir nannten es Gedächtnismanipulation. Es ist aber bei einigen Probanden viel stärker aufgetreten als bei anderen. Bei manchen gab es eher körperliche Symptome, zum Beispiel Übelkeit. Ich rede schon in der Vergangenheit. Ich schätze, ich kann mir bald einen neuen Arbeitsplatz suchen. Nur ein Vorschlag. Wollen Sie das vielleicht von zu Hause aus machen? Das ist doch gemütlicher als im Wartezimmer einer deutschen Behörde. Ich könnte Sie fahren. Sie lassen nicht locker, was? Das dürften Sie im Labor ja wohl schon bemerkt haben. Ich kann schon wieder lachen. Ich bin so erschöpft. Eigentlich will ich nur noch in meine Wohnung. Warum nicht? Kommen Sie, ich bringe Sie hin. Aber nur, wenn Sie mir keine mehr runterhauen. Wenn Sie mich nicht mehr des Mordes verdächtigen? Deal. Machen Sie eigentlich Kampfsport? Ja, ich klatsche ganz viel. Zum Beispiel bei Theaterveranstaltungen. Beeindruckend. Mein Auto steht auf dem Parkplatz. Anton. Der einsame Wolf. Shiva. Aber auch der beschützende Bär. Ganz anders als sein Vater, der eigentlich nie ein Kind wollte. Ich bin so stolz auf ihn. Und sehe jetzt mal davon ab, dass ein Großteil seiner Handlung libido gesteuert sein dürfte. Er vergisst manchmal, dass die anderen Menschen nicht so stark sind wie er. Oder er kann die Angst zumindest so weit verstecken, dass sie keiner sieht. Das Sandwich kenne ich doch. Haben Sie in unserer Cafeteria was gegessen? Da hat Sie keiner gewarnt. Das ist normal. Ihr Körper gibt Ihnen jetzt den ganzen Tag zurück. Oh Gott, das ist mir jetzt echt peinlich. Muss es nicht. Obwohl, Ihnen hängt da ein bisschen was im Haar. Puh, naja. Ein Mord, Körper, Säure. Selbst wenn man davor so richtig gut drauf ist und keine Trennung hinter sich hat, da kotzt jeder. Außer Ihnen vielleicht. Ach, ich könnte jeden Tag kotzen. Und heute im Strahl. Wollen Sie vielleicht noch kurz mit raufkommen? Dann würde ich mich sicherer fühlen. Also, ich kann auch eine weibliche Mitarbeiterin vom Dienst anfordern. Nur kurz. Okay. Ach, mein Sohn. Seine Partnerin ist nicht da. Vielleicht hätte sie das verhindert. Er verhält sich höflich, keine Frage. Aber Trockel hätte möglicherweise gesehen, dass er hier nicht derjenige ist, der die Fäden in der Hand hält. Sasa Trockel sitzt immer noch an ihrem Schreibtisch in der Zentrale und ist mittlerweile beim langweiligsten Teil der Recherche angekommen. Den Steuerunterlagen. Bitte sagen Sie mir, dass es jetzt der letzte Karton war. Ist der letzte. Mehr haben wir nicht im Lager. Oh, Gott sei Dank. Also von den Steuerunterlagen. Ich bringe jetzt noch die Boxen mit den Originalbelegen. Das kann man noch gefühlvoller sagen. Bitte? Ach nichts, ich habe schon wieder Hunger. Ah ja, unsere Cafeteria hat noch offen. Also ich hatte eigentlich nicht vor, hämorrhagisches Fieber zu kriegen. Bitte? Ich sagte, ich freue mich sehr darauf, dass Sie mir die restlichen Belegboxen noch bringen. Gerne. Mhm. So. Weiter im Text. Personal. Wieso? Verdammt. Nein. Komm schon, Bankoff. Bankoff, geh ran. Wie wäre es mit einem Glas Wein? Vertragen Sie denn schon welchen? Magentechnisch meine ich. Sie haben recht. Ich dachte als kleines Dankeschön für Sie. Ich habe eh noch einen offen. Gerne. Mein Sohn ist so charmant. Kein nachtragender Waschlappen, der jahrelang nichts von sich hören lässt. Es ist so schön, die Gewissheit zu haben, dass etwas Gutes aus ihnen wird. Schöne Wohnung übrigens. Ja. Ich bin selbst noch nicht lange hier, aber ich bin total begeistert. Mmh. Sauvignon. So fruchtig im Abgang. Ein Cuvée. Aha. Ist aber kein schlechter. Sauvignon ist, glaube ich, auch drin. Mmh. Süffig. Ich glaube, Sie kriegen da einen Anruf. Oh. Die Arbeit. Entschuldigen Sie ganz kurz, ja? Wankow? Wankow, hör zu. Trockel, du bist es. Gott sei Dank. Hatte nur gesehen, dass die Zentrale Anton, anruft. Hör mir zu. Wo bist du? Bist du zu Hause? Bin noch bei der Zeugin. Eben nach Hause gebracht. Wankow, das hier ist ernst. Kann sie mich hören? Alles wunderbar. Keine Sorge. Dachte, das wäre ja wohl das Mindeste. Service, weißt du? Ich fahre auch gleich wieder. Gut, spiel ihr was vor. Sie darf jetzt nicht unruhig werden. Ich habe mir die Akten angesehen. Wir sollen morgen so früh ins Büro kommen? Wollen die uns verarschen? Übertreib's nicht. Ich habe mir die Personalakten angesehen. Es gab in diesem Labor keine Assistentin. Es gab nur einen Assistenten. Verstehst du, was ich sagen will, Wankow? Verstehe. Wäre natürlich schön, wenn das mal jemandem vorher aufgefallen wäre. Okay, halt sie hin, bis ich mit dem Einsatzkommando da bin. Muss ja. Termin ist Termin. Schreibe ich dann aber als Überstunden auf. Bis gleich. Jo, bis morgen früh. Gibt's Stress? Wahrscheinlich wie in jedem Job. Nach der Geschichte heute möchte der Chef unbedingt morgen früh um 8 eine Teamsitzung machen. Zur Nachbesprechung. Noch Wein? Oh, nein, danke. Der Blick meines Sohnes geht zu seiner Dienstwaffe, die er mit der Jacke zusammen an die Garderobe gehängt hat. Es ist so offensichtlich. Und die Geschichte mit der Teamsitzung ist auch ein bisschen dünn. Die Geschichte mit der Teamsitzung ist auch ein bisschen dünn, oder? Die Idee vom Chef, meinen Sie? Nein, ich meine Ihre Idee. Bringen Sie euch in den Seminaren nichts Besseres bei? Umgang mit Kidnappern oder Terroristen und so? Gekidnappt fühle ich mich jetzt nicht gerade. Ja, aber Sie haben zumindest aufgehört, Ihren Wein zu trinken. Hm. Sie wissen, dass ich hier nicht rauskomme, oder? Ich wette, das sagen Sie zu einer Menge Leute, wenn der Tag lang ist. Na gut, unterhalten wir uns. Immer wieder interessant. Bei der Stimme nimmt man es zuerst wahr. Ein leicht hellerer Ton. Die Haut sieht ein bisschen frischer und straffer aus. Erzählen Sie mir, Frosch im Hals. Wie lange werden Sie bis hierhin brauchen? Aber es bildet sich auch ein leichter Schweißfilm. Wer? Der Körper fängt schließlich an zu arbeiten. Ach, Wankow. Glauben Sie, ich weiß nicht, dass Sie mich hinhalten wollen? Aber das wird Ihnen nichts nützen. Und mein Sohn ahnt immer noch nichts von seinem Glück. Ich verstehe nicht, warum das alles... Mensch, die Stimme. Mein Sohn fühlt sich ein bisschen schwindelig. Oh, süße Nausea. Tja, die Kontrolle. Haben Sie jemals eine feste Bindung? Er gibt sich Mühe, es sich nicht ansehen zu lassen. Etwas Längeres? Dabei merkt man an seinem ganzen Körper, dass Nein. der Prozess schon eingesetzt hat. Dachte ich mir. Wenn das schon genug Motivation für einen Mord ist, möchte ich, glaube ich, auch keine. Ach, wissen Sie, der Mord war gar nicht Teil des Plans. Unser Assistent wollte mich aufhalten. Er wollte meinem Mann das Gegenmittel geben. Viel zu früh. Das konnte ich natürlich nicht zulassen. Mein Mann hat noch versucht, den Burschen aus dem Bottich zu holen. Was für eine Schnapsidee. Aber wie gesagt, um den Jungen ging es doch überhaupt nicht. Warum denn? Go, go, go, das dauert alles viel zu lange. Was ist mit der Verkehrspolizei? Die Ausfallstraßen werden gerade abgeriegelt. Fahrzeug bereit. Okay, dann los. Es geht immer um Vertrauen und Kontrolle. Die Kontrolle nicht zu verlieren, sich selbst nicht zu verlieren. Aber wenn man sich verliebt, denkt man über all das nicht mehr nach. Aber Sie waren doch ein Vorzeigepaar. Sie haben jahrzehntelang zusammen gearbeitet. Ich muss Sie am Reden halten. Wären Sie aber der Einzige, der darüber eine Homestory machen würde. Trockel. Wissen Sie, was das für ein Egoist war? Wo bist du? Er hat sich immer in den Mittelpunkt gestellt. Alle haben ihn als den großen Forscher gesehen. Okay. Und ich wurde nur als die Frau vom Doktor wahrgenommen. Warum geht das nicht schneller? Ich fahre nicht mit 110 über eine rote Ampel, ohne zu gucken. Soll ich fahren? Komm, soll ich fahren? Ich habe gesagt, du sollst aufs Gas treten. Soko 1 ETA T-3. Wiederhole, Ankunft in 3. Ich habe gesagt, du sollst aufs Gas treten! Einmal im Leben sollte er klein und wehrlos sein. Und wissen Sie was? Gleichzeitig wollte ich eine zweite Chance. Zweite Chance? Bei ihm? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich bei Ihnen bedankt hätte. Als Versuchskaninchen bei so vielen Nebenwirkungen. Ich schwitze. Warum? Ach, die hätte man ja alle unterdrücken können. Wir sind da schon sehr weit. Aber er musste ja weglaufen. Und Sie haben mich falsch verstanden. Ich wollte keine zweite Chance als Frau. Ich wollte eine zweite Chance als Mutter. Wissen Sie, bei Ulrich haben wir es vermasselt. Wir haben uns nicht richtig gekümmert und er hat uns immer enttäuscht. Wir haben seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihm. Aber mit meinem Mann als Kind... hätte ich alles besser gemacht. Bin ich nervös? Was ist hier los? Das klingt nach einer viel gesünderen Mutter-Kind-Beziehung als die letzte, die sie vergeigt haben. Tja, dafür ist es nun wohl zu spät. Selbst wenn das Mittel inzwischen aufgehört hat zu wirken, wird das Kind, das mal ihr Mann war, wohl in einer Pflegefamilie untergebracht. Hauptsache, sie hört nicht auf zu reden. Ja, sehr bedauerlich. Aber diesmal wird es klappen. Obwohl ich mich schon wundere, dass es so lange dauert. Dass was so lange dauert? Ah, endlich. Liegt wahrscheinlich an ihrer Körpermasse. Ich hätte gedacht, ich hätte ihnen mit der doppelten Dosis genug gegeben. Aber sie haben ja noch nicht ganz ausgetrunken. Was? Ich? Sie mieses Stück Scheiße! Endlich wirkt es. Diesmal werde ich alles richtig machen. Ich werde das Kind erziehen. Sie haben mir dieses Zeug gegeben! Bleiben Sie lieber auf dem Sofa liegen. Nein! What the fuck? Bleiben Sie liegen. Das Serum macht ein bisschen schwach. Vor allem, wenn man es auf Alkoholbasis verabreicht. Wir werden damit nicht durchkommen. Hören Sie, Sie werden noch nicht mal aus der Stadt rauskommen. Glauben Sie das wirklich, Wanke? Hilfe! Wo ist mein Handy? Glauben Sie wirklich, dass ich das nicht alles mit einkalkuliert hätte? Bleiben Sie stehen! Glaubt mein Sohn wirklich, dass ich die Kontrolle noch einmal abgebe? Mama. Ja, Mama nimmt dich ja mit. Guck mal, was für ein feines, schönes Tragekörbchen ich für dich gekauft habe. Guck mal, mein Sohn. Ei, wie fein. Mama muss jetzt los, mein Schatz. Militärpolizei, keine Bewegung. Raum gesichert. Gesichert. Die Wohnung ist sauber, hier ist niemand. Verdammt. Achtung, hier spricht Trockel. An alle Einheiten, wir suchen weiterhin eine junge blonde Frau, 20 Jahre alt. Sie hat einen 35-jährigen Militärpolizisten in ihrer Gewalt. Und ist vermutlich bewaffnet. Rechts ranfahren. Abgesperrt. Das war zu erwarten. Den Ausweis mal und die Fahrzeugpapiere bitte. Ich habe mein Portemonnaie nicht dabei. Mein Baby. Okay. Motor abstellen. Steigen Sie bitte mal langsam aus dem Fahrzeug und öffnen den Kofferraum. Aber mein Baby. Hände auf das Autodach. Kofferraum ist leer. Hören Sie, was ist denn überhaupt los? Es tut mir leid, dass ich meine Papiere vergessen habe. Aber ich muss mit meinem Kind ins Krankenhaus. Bitte, mein Sohn hat hohes Fieber. Hier ist ein Baby auf der Beifahrerseite. Mein Gott, das Kind glüht ja. Etwa 4 Grad erhöhte Temperatur. Je nach Menge des zugeführten Serums. Absolut zu erwarten. Sollen wir einen Krankenwagen rufen? Vielen Dank. Bis der hier ist, bin ich 3-mal im Krankenhaus. Bitte, darf ich jetzt weiterfahren? Ja, gute Fahrt Ihnen. Aber nächstes Mal trotzdem Führerschein, ja? Danke. Hey, ich hab selber Kinder. Gute Besserung dem Kleinen. Ach, der wird mal groß und stark. Keine Sorge. Ist ja immerhin mein Junge. Junge von Max von Malotki mit Malte Akona, Alma Leiberg, Therese Hämer, Almila Bagriacic, Aido Abay, Josef Tratnik, Martin Bross, Reinhard Virchow, Sören Grajek, Luzi Kurt und vielen anderen. Musik Libuda. Technische Realisation Ilse Siewecke, Daniel Dietmann und Jonas Bergler. Regieassistenz Julia Wolf. Regie Benjamin Quabeck. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2013. Dramaturgie Nathalie Challis.